Bis bald. Bis bald. Danke fürs Vorbeischauen. Ciao, Papa. Und weiter mit noch einem neuen Release hier von Flo Ferg. Hier hört ihr Sun of the Morning im Flo Ferg Remix. von Flo Ferg. Son of the Morning. Heute später bei mir an den Turntables mit einem Japan-Special ist Alexandra Feusi, aber jetzt bist du auch schon da. Hallo. Hallo. Sag mal kurz, worauf kann man sich denn da freuen in der nächsten Stunde? Man kann sich auf eine Stunde voll gefüllt mit japanischer Musik freuen. Hauptsächlich elektronische Musik, elektronisch angehaucht, aber auch Musik aus den 70ern und 80ern. Future Funk, bin ich ein großer Fan davon. Und eines meiner eigenen Lieder unter meinem Alter Ego. Ich habe noch nichts veröffentlicht unter meinem Alter Ego-Namen Arexe. Das ist Alex auf Japanisch. Da bin ich sehr gespannt drauf und auch auf die Zeitreise, auf die du uns mitnimmst, da in die japanische Musik, weil du dort längere Zeit jetzt gelebt hast. Genau. Werden wir nachher noch ein bisschen ausführlicher besprechen. Mhm. Jetzt geht's aber um einen anderen Tune, den du selbst produziert hast. Da hören wir rein. Was kommt hier? Hello Sunday. Ich habe es 2023 released unter dem Label Iptamenos Discos und ich war zu der Zeit in Tokio. Genau. Hört es euch an. Back, but flew in. Alexandra Feusi, Hello Sunday, vor drei Jahren entstanden, hast du gesagt. Genau, ja. Und draußen bei Ibda Menus Disco. Genau. Coole Sache. Ich freue mich, wenn du gleich wieder da bist, in der nächsten Stunde zwischen 8 und 9 mit deinem Japan-Special. Bis gleich. Ich freue mich auch. Bis gleich.